Hast du schon mal was von dem Tesla-Hausakku gehört? Also Tesla kenne ich, aber den Hausakku kenne ich nicht. Ich kenne eher dieses Tesla S-Modell, was gerade beworben wird. Dieses schöne 400 kW starke Elektroauto. Ja, ich habe den neulich gesehen, also beziehungsweise der hat neben mir eingeparkt und den hört man echt nicht. Geile Karre. Ja genau, also Tesla hat ja diese Elektroautos und da brauchen sie natürlich auch große Akkus, die in den Autos verbaut sind. Und die haben jetzt einen Akku auf den Markt gebracht, der für den Hausgebrauch ist. Und zwar ist der dafür da, dass ich mir den zum Beispiel in den Keller stelle und damit die Energie, die ich beispielsweise tagsüber mit Solarzellen oder mit Wind oder irgendwas anderem produziere, speichern kann. Und dann wieder verbrauchen kann. Das Interessante daran ist, also Akkus gibt es ja schon länger, aber das Interessante daran ist, dass das sozusagen der erste Akku ist, der tatsächlich eine relativ hohe Speicherkapazität hat, einen relativ günstigen Preis hat, ich glaube $3.700 oder so. Da muss ich mal ganz kurz anhaken. Warum soll jetzt gerade dieser Akku so eine wahnsinnige Effizienz haben? Weil das ist ja immer das Argument, ne? Ja, Akkus, das kannst du schon mal ganz vergessen. Das speichert so gut wie gar nichts. Ja, genau das hat sich ja geändert. Also ist es ja tatsächlich so, die Akkus, die wir so früher hatten, die waren ja wirklich nicht so effizient. Das hat sich sehr geändert. Wir sehen das an unseren Handy- und Laptop-Akkus, was da schon alles reingeht. Und genau mit dieser gleichen Akkumulatorentechnik hat jetzt Tesla eben den Vorstoß gewagt und einen Hausakku entwickelt. Das ist tatsächlich interessant. Hast du schon mal was von dem Phänomen gehört, dass es in ärmeren Ländern mit schlechter Infrastruktur mittlerweile flächendeckend Handyempfang gibt, aber teilweise noch keinen Festnetzanschluss? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Genau, ist halt häufig in Afrika anzutreffen. Also Häuser haben immer noch kein Telefon, aber mittlerweile gibt es flächendeckend Handyempfang. Also die Leute sagen, ach, scheiß auf Festnetz, ich nehme mir mein Handy, damit habe ich überall Empfang. Gut, das ist ja auch nachzuvollziehen. Praktisch hat so, genau, und damit hat praktisch so die technische Entwicklung einfach diese Sache, die wir hier in Deutschland schon viel, viel länger hatten, einfach übersprungen. Und die sind mittlerweile genauso weit. Und dieser Tesla-Akku, der ist natürlich einmal für jeden, der sagt, Mensch, ich möchte meinen Strom speichern, interessant. Aber man sagt, der ist auch gerade für Länder interessant, in denen es möglicherweise noch keine zentralisierte Stromversorgung gibt. Ja. Das heißt, und vielleicht da, in einem kleinen... Ja. Und da muss ich mal kurz einhaken. Also in diesen Ländern ist es ja meistens auch so, dass man so ein bisschen proaktiv versucht, ohnehin schon Solarstrom in die einzelnen wenig vernetzten Infrastrukturen zu bringen, was ja auch ganz gut funktioniert. Also da wird ja auch viel geschult, also zumindest kommt das in den Medien hier immer so an. Das wird wahrscheinlich sehr punktuell sein, aber es funktioniert und gerade eben diese kleinteiligen, kleinen, relativ schlecht vernetzten und auch einfachen Lebensbedürfnisse können damit ganz gut bedient werden. Und nochmal zum Akku, ist das denn so ein Lithium-Ionen-Akku oder was ist das? Ja, genau so ein Ding ist das. Und der kommt nämlich gerade auf diesen kleinen Dörfern irgendwo in der Pampa ins Spiel, dort, wo möglicherweise nur Solarzellen vorhanden sind und vielleicht das ganze Dorf mit Solarzellen vernetzt ist, besteht natürlich das Problem, dass nachts natürlich kein Strom da ist. Und wenn sich solche kleinen Häuser, die meinetwegen ganz alleine stehen oder wirklich nur ein ganz kleines Dorf nicht herum haben, mit so einem Akku ausrüsten, dann können sie tagsüber oder wenn Wind ist oder wann auch immer, diese aufladen. Und wenn kein direkt erzeugter Strom verfügbar ist, aus dem Akku das nutzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in solchen Ländern möglicherweise auch so funktionieren wird, dass man den Schritt einer flächendeckenden Elektrifizierung überspringen wird und möglicherweise direkt zu dieser individualen Autarklösung kommt. Genau wie mit den Handys. Ich finde das sehr interessant. Ja, das finde ich auch super interessant. Aber das ist hier natürlich schwer denkbar. Wir sind hier erstmal ein ganz besonders gearteten Lebensstandard gewohnt, nämlich dass Energie hier und dort immer so verfügbar ist, wie wir die gerade brauchen. Und wir sind ja auch sehr festgeschrieben in unserem Verbrauch und unserer Nutzung und Nutzungsformen. Absolut. Und um da was zu ändern, das ist ja ohnehin schwierig. Also wenn du schon Akku erwähnst, dann denke ich gleich, wahrscheinlich bin ich da auch, ne, mit Verlaub, auch wenn man das immer gerne ein bisschen belächelt, aber vielleicht von der Lobby und von der Allgemeinheit wohl doch so ein bisschen geprägt, dass ich, wenn ich Lithium-Ionen-Akku höre, sofort daran denke, oh, das Lithium ist aber auch irgendwann mal alle. Und das sind ja auch immer so Argumente, die immer gerne sofort gegen jegliche Innovationen geschwungen werden. Aber dort, wo sie funktionieren und dort, wo sie ein besserer Schritt sind, das ist zumindest ja erstmal was Gutes. Absolut wird das Zeug irgendwann alle sein. Man muss aber ganz klar sagen, wenn es aktuell möglich ist, so ein Akku, der wirklich ganz, ganz viel Strom speichern kann, auf den Markt zu bringen für so einen Preis, dann kann der Rohstoff ja nicht so ganz, ganz knapp sein, sonst wäre das ja viel, viel teurer. Ja. Außerdem muss man bedenken, das ist jetzt aktuell der Stand der Technik, den wir haben. Das kann auch gut sein, dass es in 20 Jahren da mal wieder was ganz anderes gibt und man das möglicherweise ohne viele seltene Erden gebaut kriegt. Und insofern bin ich da ganz optimistisch. Und was den Preis anbetrifft, naja gut, ich meine, bei dem Tesla Hausakku $3,700, das ist eine Menge Geld. Wenn man sich dann überlegt, Mensch, ich kann das aber mit den Solarzellen speisen und bin insofern relativ autark und brauche eigentlich keine Stromrechnung mehr bezahlen, sondern vielleicht hin und wieder mal eine Solarzelle austauschen oder irgendwann nach was weiß ich wie vielen Jahren diesen Akku austauschen, dann könnte das früher oder später vielleicht sogar günstiger werden. Denn der Strom, das merken wir in unserer Stromrechnung, der wird immer teurer. Ja, und wenn wir den Akku mal außen vor lassen und auch mal so ein bisschen hier unsere Warte mal darlegen wollen, und zwar uns, oder zumindest mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie grüne Energien durchzudrücken aus einem normativen Grund, was zwar auch wichtig ist, aber mittlerweile zeichnet sich ja nun mal einfach ab, dass wer zum Beispiel baut und wer Fläche hat, dass der mit Solarstrom auf jeden Fall günstiger kommt, wenn er sich an die richtigen Institutionen wendet. Und das ist nun mal bei den meisten Menschen nicht angekommen. Die sind halt der Meinung, ja, wäre ja schön, ich will ja auch ein bisschen Energie sparen. Ja, man sollte natürlich einerseits sparen, aber man sollte sich mal die Zahlen angucken und einfach mal sehen, wie schnell sich das amortisiert. Und das ist relativ rasch mittlerweile. Und das erstmal zu erkennen, ist ja schon mal der erste Schritt. Aber da gibt es eben große politische Gegenwehr, das umzusetzen. Klar, natürlich sind wir hier ein Vorreiter bei den energiesparenden Technologien und allem. Aber das wirklich zu erkennen, das halte ich da schon mal für grundlegend. Und dafür muss man sich schon mal ein paar mehr Zahlen durchlesen oder sich auch mal ein paar mehr Meinungen anhören, als nur die landläufig durchgedrückten Meinungen, so, die man um sich herum hat, die meistens teilweise sogar noch komplett pro Atomstrom oder pro Kohleenergie ausgelegt sind. Ich denke, was aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist neben, wo kommt denn eigentlich der Strom her? Und stelle ich mir jetzt in meinen Garten Solarzellen oder ein Windkraftwerk oder kaufe ich den Strom irgendwo, wo er besonders grün ist? Ganz, ganz wichtig ist, wofür benutze ich meinen Strom eigentlich? Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht, seinen Garten mit Solarzellen zuzupflastern und zu sagen, ich bin jetzt grün, ich bin jetzt öko und ich schone jetzt die Umwelt und dann 8-mal am Tag mit dem 4000 Watt Staubsauger durch die Wohnung geht, möglicherweise sein warmes Wasser mit elektrischem Strom auf 49 Grad aufheizt und jeden Tag 3-mal mit jeweils 80 Liter Wasser duschen geht. Ich glaube, ganz, ganz viel kann man da ja auch tun, indem man einfach ein bisschen Strom spart an den richtigen Ecken. Und ich habe sehr den Eindruck, dass das Bewusstsein für Stromsparen in unserer Gesellschaft noch nicht so weit ist, weil, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd für alle die vielleicht irgendwie mal Stromschulden hatten oder so, der Strom meiner Meinung nach noch viel zu günstig ist bei uns. Ja, das ist auf jeden Fall, aber das wird sich oder ändert sich jetzt gerade und wird sich bald noch viel mehr ändern. Aber es ist ja auch einfach eine Sache, dass wir davon ausgehen, dass es was mit Verzicht zu tun hat, ne? Oder dass wir uns dann ewig mit diesen Technologien auseinandersetzen müssen. Natürlich für so einen Entrepreneur, der findet das toll, der stellt sich das aufs Dach, der schraubt daran rum. Oder wer eben auch technisch angelegt ist, der kann da eben auch einfach viel Spaß bei haben. Aber darüber hinaus kann man sich eben einfach Systeme kaufen. Man muss sich natürlich einfach beraten lassen, wenn man sich nicht selber irgendwo einliest, die einfach funktionieren, wo ich nicht weiter drüber nachdenken muss und wo ich auch nicht das Gefühl habe, mir fehlt irgendwas oder ich darf nur noch halb so lange duschen oder so. Das ist eben nicht der Fall, sondern ich spare einfach Geld und die Energie ist eben dann wirklich vom Dach. Ne? Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es gibt ja beispielsweise den Punkt mit den Energiesparlampen, dass die Nicht-Energiesparlampen in Europa vom Markt genommen worden sind. Da gab es ja auch sehr, sehr viel Gegenwind. Böse EU, was haben die da wieder gemacht? Naja, klar, ich meine, solange die Leute sagen, ich finde Energiesparlampen doof, sagen sie natürlich im gleichen Satz, ach, den Strom aus der Glühbirne kann ich mir gut leisten. Ob die Energiesparlampe jetzt natürlich sinnvoll ist oder nicht, oder ob das Licht schön ist oder nicht, oder was auch immer, anscheinend ist es so, dass alleine der Faktor, hey, mit dieser Lampe spare ich locker mal, 80% Strom, vielen Leuten einfach nicht ausreicht. Genau. Ich hätte gedacht, eigentlich bei der Einführung, vielleicht auch einfach da, dass, ne? dass die Leute die Läden einrennen und die Dinger kaufen und sagen, juhu, endlich habe ich eine niedrige Stromrechnung. Nee, im Gegenteil, ich kenne viele Leute, die sagen, ach, warum soll ich die denn austauschen? Die alte Birne geht doch noch. Ja, das sind immer gern so Punkte, die auch immer psychologisch gern gedeutet werden, warum das jetzt so ist, dass jemand bei was eigentlich Nicht-Rationalem sich daran aufhängt und dann so vorgeht. Aber mit allen Allgemeinheiten, mit denen wir jetzt hier um uns schmeißen, kann man ja auch einfach mal gucken, wo es denn erstmal überhaupt hingeht. Also wir haben ja eine Energiewende, die sich die ja nun mal ganz klar gegeben ist. Also seit 40 Jahren haben wir halt erkannt, okay, so langsam werden diese Geschichten, was wir hier an Gütern haben, auch mal alle. Und ich glaube, bei vielen ist auch mittlerweile angekommen, dass selbst das Uran mal alle ist. Ja. Und das ist auch nicht mehr so lange hin. Also dieses Versprechen, dass wir für immer Atomstrom haben können, wenn wir wollen, das stimmt erstmal überhaupt gar nicht. Das ist schon mal sehr interessant. Also das muss man sich erstmal selbst vor Augen führen. Irgendwann ist das Zeug auch alle. Absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Und dann haben wir ja eigentlich eine Energierevolution, weil wir können ja gar nicht mehr zurück. Also man merkt ja jetzt schon, wie die Preise einfach in die Höhe steigen, weil die Abbaueigenschaften sich auch verändern und weil wir mittlerweile halt Mineralien fördern, das hätten wir vor einigen Jahren einfach nicht getan, weil es sich nicht gelohnt hätte. Und die Energie wird ja nun mal teurer. Also, und Revolution zeigt uns, es gibt, selbst ob wir das jetzt wollen oder nicht, ob wir die Gesellschaft wachrufen wollen oder nicht, es gibt keinen Rückweg. Und die meisten oder sagen wir mal alle Interventionen, die vom Staat ausgehen, werden natürlich auch in Frage gestellt. Also jetzt kriegen wir ja bald diesen neuen Ausleser für Strom, also diesen neuen Stromzähler. Ja, genau. Der mit Zuzahlung finanziert wird. Und das greift genau, ja wieder. Genau, der kostet irgendwie 20 ja. bis 80 Euro, glaube ich, genau. Und das reicht ja, und das greift ja irgendwo auch wieder in Lebensbereiche rein, die eigentlich gerne immer privat sind. Andererseits dürfen wir ja auch unseren Gebäuden selbst nicht Hand anlegen und Wände umbauen, wie wir wollen. Wir müssen sowas alles anmelden und so weiter. Aber trotzdem kann man sich da schon mal ausrechnen, dass da Argumente an allen Ecken und Enden kommen, die natürlich dagegen stehen. Also jetzt als was ich sehr interessant finde. Das muss ich noch kurz erwähnen. Dass jetzt die Effizienz einmal in Frage gestellt wird. Oh, da spare ich ja im Monat nur 1,56 Euro. Das ist das eine, ne? Ja. Okay. Ja. Gut, das ja, kann man erstmal so stehen lassen. Aber dann zum Beispiel aber auch, dass diese Geräte natürlich einiges an Daten auslesen können. Das müssen sie einfach heute, damit wir die Effizienz haben. Da ist dann schon wieder der Datenschutz mit im Spiel. Also man legt sich selbst Steine in den Weg, um das Ganze irgendwie vielleicht zu hinterfragen, was ja auch gut ist, aber dann schlussendlich vielleicht auch aufzuhalten. Aber diese Revolution der Energiewende ist eben nicht aufzuhalten. Mit den Stromzählern, das finde ich sehr interessant. Also viele der Stromzähler, die wir bei uns noch so in den Kellern haben, das sind ja teilweise wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Also wirklich richtig alte Kisten. Und ich habe mir gedacht, als vor so ein paar Jahren das erste Mal aufkam, hier so intelligenter Stromzähler, das wird wie mit den Handys, das geht jetzt ruckzuck und dann sind die Dinger überall eingebaut. Jeder will sowas haben. Ich finde das total erstaunlich, dass es für die Dinger überhaupt gar keine Lobby gibt, dass die Dinger überhaupt gar nicht so in sind, wie alle anderen elektronischen Geräte, die man überall kaufen kann, wo man eher die Leute dazu treibt, Mensch, alle zwei Jahre Neues. Ich wundere mich wirklich, dass gerade bei diesen Dingern es wirklich überhaupt keine Bestrebung gibt, die Leute wirklich dazu zu bringen, so ein Ding sich anzuschaffen. Man muss auch mal überlegen, wir haben ja alle solche intelligenten Waschmaschinen, die kann man irgendwie abends programmieren, so programmieren, dass sie morgens um 7 fertig sind und bei einigen Geräten die Wäsche da drin dann sogar schon getrocknet ist, damit man dann direkt die Sachen rausholen kann und zur Arbeit gehen kann. Ist ja eine ganz interessante Sache. Koppelt man so ein Ding oder würde man so ein Ding mit so einem intelligenten Stromzähler zusammenschließen? Dann könnte man das beispielsweise so einstellen, dass die Wäsche abends reingelegt wird und die Waschmaschine automatisch irgendwann in der Nacht anfängt zu waschen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn sie merkt, jetzt ist der Strom gerade am billigsten, jetzt ist er gerade verfügbar, beziehungsweise vielleicht ist er jetzt sogar gerade überflüssig, weil ihn keiner haben will. Das heißt, ich würde dadurch eine ganze Menge Geld sparen, indem ich den günstigen Strom kaufe und ich würde allgemein das Stromnetz entlasten, denn ich würde nicht mehr dann waschen, wenn alle waschen und insofern natürlich immer sehr viel Energie bereitgehalten werden muss, sondern ich würde explizit dann waschen, wenn es günstig für mich ist. Und wenn ich dadurch keinen Komfort verliere, also meine Wäsche natürlich trotzdem rechtzeitig fertig wird, ich natürlich trotzdem nicht nachts irgendwie aufstehen muss und irgendwo draufdrücken muss und ich natürlich mir auch selber nicht wie an der Börse Gedanken machen muss, oh, wann darf ich denn das nächste Mal waschen? Wann ist es denn mal wieder billig? Sondern meinetwegen der Stromzähler auch schon weiß, naja, guck mal, du wohnst da und da, also tendenziell ist das Waschen dann und dann am sinnvollsten und deine Maschine macht das alleine, dann ist das mit überhaupt keinem Komfortverzicht gekoppelt. Ja klar, aber natürlich haben wir hier keine Lobby, weil wir hier eher heterogene Organisationen haben in der Nachhaltigkeit, die irgendwie tätig sind, die Innovationen schaffen im laufenden Bande und in Zukunft auch noch vermutlich immer mehr und die auch relativ fix diffundieren können. Aber wenn wir uns die großen Energiefirmen angucken, die haben eben noch Macht. Aber die sind auch irgendwo mittlerweile aber auch gefährdet, was man eben auch deutlich merkt. Deswegen kommen mittlerweile auch Argumente, die vielleicht nicht mehr so leicht nachzuvollziehen sind, wo dann auch ein bisschen deutlich wird, was da eigentlich postuliert wird. Wenn sich aber diese nachhaltigen Energien langsam zu einer gewissen Wirtschaftsmacht halt formen werden, was sie ja irgendwann tun müssen, dann werden wir da auch eine ganz andere Lobby haben. Das ist natürlich klar. Und jetzt zeichnen sich ja auch schon Netzwerke ab, die das Ganze irgendwie befördern wollen. Ich finde es ganz interessant, was man da selber eigentlich machen kann, um eine Menge Strom zu sparen. Abgesehen davon, dass man vielleicht zu irgendeinem Stromanbieter wechselt, der möglicherweise tatsächlich oder möglicherweise sagt das auch nur einem grünen und damit sauberen Strom verkauft. Ich finde das ganz interessant. Man kann beispielsweise wirklich mit sehr, sehr wenig Wasser sehr, sehr gut duschen, sehr, sehr gut sauber werden, auch sehr lange duschen. Und das ist häufig tatsächlich nur eine Frage von Düsen. Ich habe mal in Polen war das, glaube ich, in so einer super Hightech-Sonst-was-Dusche gestanden. Da kam das Wasser von allen Seiten. Da dachte ich aber, Mann, oh Mann, ein teures Teil, was das verbraucht. Ja, im Gegenteil. Ich habe da mal gesehen, was das Ding für einen Zulaufschlauch hatte. So ein ganz dünnes Teil. Und letztendlich kam da im Verhältnis zu einer normalen Dusche weniger Wasser raus. Durch schlaues Bestrahlen des Körpers hatte man den Eindruck, Mensch, das ist ja viel Wasser und man ist wirklich auch sehr gut in kurzer Zeit sauber geworden. Tatsächlich hat das Ding aber viel, viel weniger Wasser und damit auch Energie verbraucht, wie so eine altmodische Brause. Warum haben wir die altmodische Brause? Klar, früher hatte man irgendwo einen Wasserhahn in der Wohnung, da hat irgendwann mal einer einen Schlauch angeschlossen, fertig war die Dusche. Heute haben wir natürlich gerade mit solchen technischen Innovationen die Möglichkeit, ohne Komfortverlust sehr viel Energie und Wasser zu sparen. Genau, und dem muss man sich bewusst werden. Also man muss sich mal bewusst werden, dass man tatsächlich spart und dass man eben auf nichts wirklich verzichten muss. Man muss sich vielleicht ein oder zweimal natürlich dazu aufraffen, sich mal irgendwo einzulesen. Insbesondere wenn man baut, dann möchte man ja eh überlegen, wo geht mein Geld dahin? Ich baue ja heute kein Haus und mache mir da keinerlei Gedanken und stelle eine Heizungsanlage von 1960 hin. Erstmal bekomme ich die gar nicht mehr. Zweitens ist da, glaube ich, auch da jedem dann vielleicht schlussendlich klar, dass es einfach zu teuer ist. Also überlege ich mir was, ne? Und die Möglichkeiten sind ja da auch sehr heterogen angelegt. Also da kann ich ja die verschiedensten Sachen machen. Natürlich, erstmal gucke ich natürlich bei Photovoltaik oder ich bin konservativ und sage, nee, eigentlich will ich diese ganzen grünen Energien nicht haben, das ist mir zu teuer und ich habe gehört, dass das irgendwie sich nicht rechnet und es gibt ja eh immer weniger Zulage dazu. Die Meinung ist ja auch sehr verbreitet, haben wir ja eingangs schon mal drüber gesprochen. Ist ja auch gesunken, die Zulage. Aber das heißt nicht, dass es weniger rentabel ist. Aber wir müssen auch mal sehen, das ist natürlich ein Dilemma, wenn wir jetzt die Kollektoren irgendwo aus China holen, wo die vielleicht mit einem großen Energieaufwand auch hergestellt werden. Aber Tatsache ist, sie amortisieren sich. Also wer Geld sparen will, der braucht schon mal nicht davon absehen, auf diese grünen Energien umzusteigen, sondern er sollte das auf jeden Fall tun, um einfach ganz faktisch weniger Geld auszugeben. Und das muss man erstmal erfahren und erstmal wissen, indem man sich eine innovative, moderne Firma wendet, die auf dem Gebiet auch ernst zu nehmen ist. Ne? Weil die Kollektoren werden eben nun mal günstiger, die Technik wird effizienter und besser. Aber ich kann eben nicht nur auswählen zwischen Solarenergie in verschiedenen Formen, sondern ich kann ja Erdwärme nutzen, ich kann verschiedene Wärmetauscher nutzen, ich kann mit Eis heizen und kühlen. Und natürlich Windenergie. Oder ich kann auch einfach, wie du auch schon gesagt hast, einen anderen Stromanbieter wählen. Und das erfordert eben, dass man irgendwie was tut. Außer man hat das Glück, dass man da jetzt zum Beispiel an eine Firma oder einen Vertreter gerät, der bei dir klingelt und dann sagt, hey, hier, guck dir das mal an, das ist effizient und gut. Und der dich nicht verarschen will, ja, richtig. Nicht irgendwie über den Tisch ziehen will, was ja auch sicherlich passieren kann. Absolut. Dann hat man Glück und kann einfach sparen und verzichtet eben auf gar nichts, sondern hat eigentlich nur Vorteile, ne? Indem ich auch gleichzeitig mit dem Mehrwert, den ich vielleicht schaffe, das Hausklima verbessere oder ich baue gleich auf Null Energie mein Haus. Und das sind eben alles Möglichkeiten, wo eben, ja, wie gesagt, und auch schon ein paar Mal erwähnt, wo man selbst in der Regel noch tätig werden muss. Und das ist der Unterschied zu diesen Lobbys, weil da gehe ich hin und da werde ich bezürzt und kriege alle möglichen Konzepte vorgelegt, um die ich mich schlussendlich auch kümmern muss, aber es ist einfach diese Fahrtabhängigkeit, dass ich denke, oh, ich bin umgezogen, ich brauche Strom, ich renne zum örtlichen Anbieter und nehme das günstigste, was ja schon teuer genug ist, weil eigentlich möchte ich für Strom ja gar nichts bezahlen. Also dazu kann es ja auch durchaus kommen. Ich kenne einen, der hat so ein Null-Energie-Haus und der hat mir erzählt, also häufiger, wenn Leute zu ihm kommen, zu Besuch, dann fragen die vorher, gerade im Winter, du sag mal, soll ich mir bei dir irgendwie so einen dicken Pullover mitbringen oder irgendwie so, ne, damit ich jetzt nicht friere? Und er muss dann immer lachen und sagt so, nee, also ich renne in meinem T-Shirt rum. In meinem Haus ist es nämlich im Durchschnitt wärmer als in deinem Haus und ich bezahle trotzdem nichts dafür. Also einfach dieses Bewusstsein, Null-Energie-Haus heißt nicht, ich sitze in der kalten Bude, sondern Null-Energie-Haus heißt, wenn ich es schlau mache, ich sitze in einer verdammt warmen Bude und bezahle nichts dafür. Kennst du das israelische Wasserpreissystem? Nee. Aber in Israel stelle ich mir die Preissysteme alle relativ teuer vor, muss ich sagen. Ja, gerade für Wasser, weil Wasser ist ja nicht so viel da in Israel. Genau, und zwar ist das in Israel so, dass man beispielsweise für einen Vier-Personen-Haushalt für einen, na, ist schon teuer, aber noch relativ normalen Preis Wasser für vier Personen beziehen kann. Also das ist dann irgendwie pro Nase so und so viel Liter und das gibt es zu einem normalen Preis. Da ist dann so mit einberechnet, was jeder am Tag so braucht, ne? So und so viel Liter für Waschen, Kochen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt aber mehr verbraucht als das, wo man sagen könnte, so das verbraucht so der Durchschnittshaushalt mit vier Personen, dann wird es richtig teuer. Das heißt, dann steigt der Preis nicht proportional an, sondern dann geht es richtig hoch. Ich finde das eine interessante Preisgestaltung. Auf der einen Seite stellt das sicher, dass man für die Sachen, die man wirklich braucht für die Grundversorgung, zu einem relativ normalen und bezahlbaren Preis auf jeden Fall Wasser in dem Fall bekommen kann. Auf der anderen Seite stellt es aber auch sicher, dass derjenige, der Luxus haben will oder der es, was weiß ich, für irgendwie einen Betrieb braucht oder für irgendwelche anderen Sachen, Krankenhaus, keine Ahnung, dass der trotzdem sein Wasser bekommt, allerdings muss er dann auch dafür bezahlen. Und ich finde, das ist eigentlich ein System, das könnte man grundsätzlich anwenden, auch in Deutschland. Man könnte ja ganz klar sagen, so, Strom ist vorhanden und für jeden ist genug da. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, so, ich möchte zu komischen Uhrzeiten unglaublich viel Strom verbraten und ich möchte so viel Strom verbraten, dass es eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist, warum man in einer Einzimmerwohnung unbedingt eine 200 € Stromrechnung haben muss, vielleicht weil ich da 8 Leguane halten will oder so, dann kann man auch sagen, okay, pass mal auf, also für dich ist so und so viel angemessen. Wenn du darüber hinaus verbrauchen willst, kein Problem, kriegst du, aber dann wird es teurer. Ja, und das finde ich eine gute Sache. Ja, wenn man es damit dann auch schafft, dann aber auch noch vom Atomstrom vielleicht mal so langsam loszukommen oder mit den von den entweder fossilen Energien. Einmal würde man dazu wirklich zum Sparen animieren, dass man wirklich auf dem Konto sieht, Mann, oh Mann, das Sparen hat sich gelohnt. Und für die, die wirklich sagen, gut, ich will den Strom haben, ich will den auch bezahlen, gut, für die kein Problem. Dann wird der Strom für die eben extra zugekauft, was weiß ich, aus einem anderen Land, was zufällig gerade ein bisschen Strom über hat. Oder dann muss es für die eben teuer gespeichert werden und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Also ganz, ganz wichtig, in der Diskussion darf es nicht darum gehen, wir wollen hier auf Luxus verzichten oder auf Lebensstandard oder uns irgendwie, was den Energieverbrauch oder unseren Komfort anbetrifft, in die Steinzeit zurückversetzen, sondern wir wollen genau das, was wir jetzt haben, tendenziell noch mehr, nur sinnvoll. Wie kann es denn zum Beispiel heute sein, dass es immer noch ein Problem ist, dass zu gewissen Tageszeiten besonders viel Strom verbraucht wird? Es gibt ein paar Sachen, da kann man sagen, gut, das lässt sich nicht ändern. Was weiß ich, wenn morgens im Berufsverkehr alle Straßenbahn anfahren, gut, die brauchen natürlich mehr Strom als an Nacht, wenn sie nicht fahren, das ist klar. Was die Industrie schon seit Jahren macht und was total sinnvoll ist, ein energieintensives Unternehmen, was beispielsweise eine bestimmte Menge Stahl schmelzen muss und das aus irgendwelchen Gründen möglicherweise nur mit elektrischem Strom machen kann, die würden das dann entsprechend nachts machen. Aus einem Grund natürlich, weil es vielleicht günstiger ist, den Strom dann einzukaufen. Auf der anderen Seite machen das teilweise die Unternehmen aber aus dem Grund, weil der Strom ansonsten gar nicht verfügbar wäre. Und letztendlich ist das doch mit uns genauso. Unsere Handys könnten sich ganz klar, gut, die Handys machen jetzt nicht so viel aus, aber von der Sache ist das ja schon sinnvoll, ganz klar dann aufladen, wenn der Strom am günstigsten ist. Unsere Elektroautos, wenn die in der Garage stehen, könnten sich dann aufladen, wenn der Strom verfügbar ist. Mit Wäsche hatten wir das schon. Ja, und damit ist man ja immer so ein bisschen zwischen diesem Wechselspiel zwischen den zentralen und dezentralen Energien. Aber wir denken doch immer zuerst so vielleicht ans Netzwerk. Und das Netzwerk ist natürlich hilfreich. Und die Vernetzung hilft dann schlussendlich, auch wenn Server zum Beispiel mehr Energie verbrauchen, als wir glauben, und wir durch die Elektrotechnik auch sehr viel Energie verbrauchen, haben wir davon einen riesen Nutzen, wenn wir das eben so abstimmen. Und das geht eben sehr, sehr gut über die neuen Medien, die ja dann auch einfach diese ganzen Muster verbreiten, wo wir nämlich sparen können, indem wir uns das eben selbst anlesen, aneignen können, das Wissen. Das ist sehr hilfreich. Und das zeigt auch mal wieder oder verweist nochmal wieder auf die Revolution der Energiewende, dass wir eben nicht wieder zurück können. Also selbst wenn wir uns wehren, ist gut, dass diese Gespräche alle geführt werden. Und das ist sicherlich hilfreich, da auch Menschen, ja, zu schulen, aufzuwecken oder wie man es auch immer nennen möchte, zeigt das, wir können davon nicht wieder zurücktreten und wir werden diese Energiewende irgendwann vollendet haben, wenn es dann noch nicht zu spät ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil gegen jeden grünen ökologischen Umweltschützer, den man vielleicht auch als lächerlich hinstellt, so die Schäden, die ja nun gegeben sind, von denen wir die Ausmaße ja noch nicht mal ansatzweise wissen, weil wir hier im Westen davon eigentlich kaum was merken, außer über die Medien, aber diese Dinge werden eben auch schnell wieder vergessen. Nehmen wir mal Tschernobyl oder Fukushima, dass wir davon einfach nicht mal wieder absehen können. Also wir müssen diese Wende eben vollziehen. Es ist eigentlich, gibt keine Alternative dazu. Und ich bin der festen Überzeugung, dass je früher wir diese Wende vollziehen, desto günstiger wird es für uns. Wenn wir so lange warten, bis alles weg ist, bis Kohle noch teurer wird, bis der Strom aus Kernkraftwerken noch teurer wird, dann wird es brenzlig, weil dann ist möglicherweise nicht mehr genug da und wir müssen wirklich echte Abstriche machen. Jetzt ist es so, wir können ganz klar in die neuen Sachen investieren und aktuell läuft das andere Kohlekraftwerk noch. Und wenn man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt mal hier gerade aufs falsche Pferd gesetzt, dann stehe ich noch nicht im Dunkeln. Deswegen ist die Phase jetzt zu sagen, so, wir steigen jetzt um, genau die richtige. Noch haben wir ein Backup. Ja, worüber wir hier bisher geredet haben, das sind ja eigentlich eher Luxusprobleme. Also hier geht's, wir reden hier vom Sparen, wir reden hier davon, Ja. welchen Anbieter wir wählen können und so weiter. Ja. Und es werden ja schon seit Jahrzehnten die Folgen, die auftreten können, bis zur Apokalypse durchbuchstabiert. Und doch scheint das einfach nicht bewusst zu sein, welchen Gefahren wir uns hier auch wirklich einfach aussetzen. Also man läuft natürlich immer Gefahr, irgendwie als weltfremd oder sonst was dargestellt zu werden. Aber die Atomkraft zum Beispiel ist ja immer das Feld, wo wir gesagt haben, ja, also wer gegen Atomkraftwerk ist, der ist nicht ganz rational. Wer gegen Atomstrom ist, die Wobei ich. Kohleenergie natürlich, da wurde auch immer gesagt, ja, okay, Kohle, gut, das verschmutzt ein bisschen die Umwelt, aber das ist ja auch so ein Standbein. Aber der Atomstrom war ja immer der Punkt, wo gesagt wurde, das ist extrem sicher, da passiert gar nichts. Wir schonen damit die Umwelt, war auch mal ein ganz großes Argument. Aber wenn Ich man. ist auch soweit richtig, bis auf einen Punkt. Mir konnte noch nie einer erklären, wo man das Zeug am besten lagert. Das wollte ich gerade sagen. Also es ist ja nun mal einfach so. Also alles richtig, kann man alles unter, Es ja, ist ja kann nun man mal so, du theoretisch von kannst es ausgehen. einfach nicht lagern. Du kannst es gar nicht lagern und du kannst dir auch nicht diese Verantwortung beimessen, zu sagen, ja, ich habe jetzt 10 Jahre lang, kann ich den Preis des Stroms halten und dafür habe ich. Hunderttausende von Jahren muss ich dann die Abfälle lagern und wir können nicht davon ausgehen, dass wir hier in 100.000 Jahren noch eine Demokratie oder sonst was haben oder sonst irgendwelche Güter. Und das ist eigentlich das Unrationalste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und sich das mal vor Augen zu führen, ne? Und dann hatten wir ja, ne, das genannte Argument, die Sicherheit. Ja, also wäre dann eben dann lieber, ja, ich möchte keinen Atomstrom, ja, möchtest du dann lieber Braunkohle und die ganze Umwelt verschmutzen? Nimm doch lieber Atomstrom, so, guck dir mal die Zahlen an, ne? Zumal ja eh alle davon oder viele davon ausgehen, dass ein Großteil der Energie Atomstrom ist, was auch gar nicht stimmt. Wie viel ist es? Ein Drittel oder was, Das ne? wird so in etwa ein Drittel sein, das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen. Also durchaus ein Aspekt, den man in naher Zukunft mal einsparen kann. Ja. Das muss man einfach mal gegeneinander halten und sich einfach mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, welche Gefahren das hier birgt. Und diese genannte Sicherheit haben wir ja 2011 im hochtechnologischsten Land überhaupt gesehen, ist anscheinend nicht gegeben. Wo dann wieder Stimmen sagen, ja, da ist ja, das war ja ein Faktor, das konnten wir nicht einsehen. Das ist ganz egal, was das für ein Faktor war. Offensichtlich funktioniert es nicht. Und das muss man Ja, sich halt anschauen. das Ding war, glaube ich, für Erdbeben auf der Richterskala bis 8 ausgelegt und das, was da gekommen ist, war halt ein bisschen heftiger. Und das hat das halt nicht ausgehalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, aber jetzt nochmal zu den radioaktiven Abfällen. Also, wo würdest du die lagern? Ich würde sie gar nicht lagern. Also ich finde, das ist eigentlich was, das kann man im Kleinen diskutieren. Aber wir haben sie ja schon. Aber ich will mir das auch nicht, mir würde da nichts einfallen, wo ich die lagern will. Also da, wo halt die wenigsten Lebensformen leben und wo wir die stabilsten und auch tektonisch und in allen Hinsichten einfach festesten Verbindungen haben, die es irgendwie am besten abschirmen, wo wir aber trotzdem noch die Handhabe haben, im politisch sicheren Gebiet das irgendwie zu steuern und zu verschließen. Was es aber wahrscheinlich so nicht gibt. Und aus dem Grund bin ich zum Beispiel der Meinung, dass man die Dinger am besten in Containern lagern sollte. Und zwar so, dass man sie jederzeit, was weiß ich, auf einen Eisenbahnwagen schmeißen kann und wegfahren kann. Wenn man sich das mal überlegt, was man zu Zeiten, wo die Menschen auch schon kulturell ganz gut entwickelt waren, was weiß ich, im alten Ägypten, Griechenland und so weiter und so fort, was man zu den Zeiten irgendwann mal irgendwo verbuddelt hat, wie gut man damals schon dokumentiert hat, was es da für Beamte gab, die unglaublich penibel Sachen dokumentiert haben. Das ist weg, das kann man gar nicht mehr so genau sagen. Gut, heute kann man sagen, kriegen wir schon besser dokumentiert als damals, wir brauchen ja nicht mehr auf Papyrus schreiben, sondern das kriegen wir schon irgendwo hin. Ja, aber genau wie du sagst, ne, wer weiß, was denn in 10.000 Jahren ist. Wir kriegen es anscheinend nicht besser geregelt, weil eben, wenn wir es digital speichern, das ist eben, haben wir ja auch schon in einer anderen Folge besprochen, in der Cloud. Nicht der unendliche Speicher, sondern es kann damit alles passieren. Ja, da könnte man wieder argumentieren, und dann speichert man das auf dem Mars zwischen. Es ist nicht sicher, ne? Das muss man halt einfach. Aber ich denke auch, dass das Wichtigste ist, in dem Zeitraum, da kann eine Eiszeit dazwischen kommen. Da kann irgendwas anderes dazwischen kommen, was man gar nicht vorhersehen kann. Also ich glaube, das Zeug, was wir jetzt haben, das sollte man besser nicht irgendwo einbuddeln, sondern das sollte man irgendwie mobil lagern, gerne irgendwo reinfahren, solange man es nicht braucht, aber eben da nicht irgendwie verbauen oder einbetonieren, sondern immer so lagern, dass man es jederzeit wieder rausholen kann. Und wenn man merkt, upsi, das bricht ja alles zusammen hier und upsi, da läuft ja Wasser rein, dass man eben sagen kann, alles klar, die Lok zieht den Kram kurz raus und fährt ihn woanders hin. Ja, also das ist jetzt natürlich ein Problem, wo wir schlussendlich keine Lösung haben und wahrscheinlich auch niemals eine Lösung für haben werden. Also es ist jedenfalls nicht ersichtlich absehbar, dass da mal irgendwas passiert, weil es will eben nun mal keiner haben und wir werden es, das haben wir jetzt angerichtet, für immer betreuen müssen, für ein bisschen mehr Wohlstand. Das ist traurig und das zeigt, wohin es noch gehen könnte und wir werden die Klimaziele wahrscheinlich auch diesmal nicht erreichen. Da treten ja dann nochmal Probleme auf, die eben so grundlegend sind, dass wir überhaupt nicht wissen, was uns widerfährt, was uns hier passieren wird in unserem Leben. Ne? Also das ist einfach unglaublich, welche Zerstörung wir hier anrichten. Also die Erde wird das natürlich irgendwie überleben. Also irgendwelches Leben kann die Erde wird das überleben, da mache ich mir keine Gedanken. Kann auch wieder neu entstehen, aber wir werden es möglicherweise wirklich nicht überleben. Und damit spielen wir hier für ein bisschen Wohlstand, ne? Für ein bisschen vordergründigen Wohlstand. Und damit sind das eigentlich so grundlegende Fragen. Wobei das ist, glaube ich, schon wieder ein Problem, was auch in den Köpfen drin ist. Du sagst, ne, wir machen das für ein bisschen Wohlstand. Und ich glaube, das ist das, wo man ansetzen muss und wofür die Leute auch Angst haben. Die Leute haben Angst, wenn man sagt, so, wir schalten jetzt hier so ein Ding ab, dass es dann dunkel und kalt wird. Nein. Man muss es eben schlau machen, sodass man dann eben trotzdem noch einen warmen Hintern hat und trotzdem noch Licht hat. Und dass es eben nicht zwingend mit Wohlstandsverlust verbunden ist, sondern möglicherweise dadurch, dass es nachhaltig ist und lange funktioniert mit einer Anhebung des Wohlstandes. Weil ich dann möglicherweise, wenn ich das alles mit erneuerbaren Energie mache, eben nicht mehr wie heute sagen muss, ach Mensch, hier, ach im Treppenhaus brauchen wir jetzt doch nicht heizen, sondern möglicherweise in einigen Jahren sagen kann, ach Mensch, ich verbrauche viel weniger Energie und bei mir ist jetzt auch im Keller warm. Ja, und damit gehen wir jetzt erstmal raus und lassen die Nachhaltigkeit mal als Begriff erstmal so stehen. Wir gehen dann nochmal auf ein paar Innovationen vertieft ein, wenn es sich bei Zeiten ergibt. Ja. Und wünsche jetzt erstmal nachhaltig einen schönen Abend. Das wünsche ich auch. Einen nachhaltigen schönen Abend.